Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 118 des Gabelbissen Podcast. Über Twitter und über meine Telegram-Gruppe habe ich es ja bereits vorige Woche angekündigt, oder naja, musste ich es leider ankündigen. Die Folge letzten Freitag fiel leider aus Krankheitsgründen aus. Ich finde es ehrlich gesagt in diesen Jahren, in diesem Frühjahr ein bisschen komisch. Jetzt ist das gerade mal 4 Monate alt. Gut, bald beginnt der Mai, also dann bald 5, aber momentan noch 4. Und ich war 3-mal krank und ich muss sagen, 3-mal dann doch, naja, war die Verkühlung eher stärker. Ich hoffe, das geht jetzt nicht so weiter. Aber wenn ich mich so in meinem privaten und beruflichen Umfeld zurzeit umschaue, also momentan, wer da alles schnupft und verkühlt ist, ja, ist nicht gerade wenig. Und ich hoffe, bei euch ist es nicht so wie bei mir, dass ihr noch schön gesund seid. Und von daher wünsche ich euch, bleibt auch länger gesund. Und vielleicht hilft euch das heutige Gericht, ein bisschen gesund zu bleiben, weil eine der Hauptzutaten, die liefert uns in dem Fall wirklich sehr, sehr viele Vitamine. Dazu dann aber später mehr. Ja, und um was geht's denn heute? Heute möchte ich euch von den Kohlrouladen erzählen. Kohlrouladen ist ja ein Gericht, das man eigentlich überall im deutschsprachigen Raum bzw. im osteuropäischen Raum, sprich auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR, also sprich im heutigen Tschechien, der Slowakei, Polen etc. etc., wo man das halt überall kennt. Das ist ein sehr weit verbreitetes Gericht. Man kann das Ganze mit Fleisch machen, aber auch in einer vegetarischen Variante, beziehungsweise ich denke auch, es sollte in einer veganen Variante möglich sein. Und man könnte doch sagen, es gibt davon ja, 2 Varianten, nämlich eine mit Kraut und die andere, die ich euch heute vorstellen möchte, mit Kohl. Kohl zur Erklärung für meine deutschen Hörerinnen und Hörer. Der Kohl ist bei uns in Österreich das, was man bei euch Wirsing nennt. Und was ist das Gericht eigentlich? Na, im Großen und Ganzen nimmt man die größeren Blätter von einem der beiden Gemüse her und umwickelt damit die Füllung. Anschließend wird das Ganze mit Küchengaren gebunden und in wenig Brühe im Backrohr geschmort. Die Fülle wird aber nicht nur jetzt Fleisch genommen, sondern es wird auch gerne mit Kräutern verfeinert. Da nimmt man zum Beispiel sehr gerne Majoran, aber auch Petersilie wird da gerne dazu verwendet. Die Soße wird im Anschluss gerne mit Paradeismark gebunden. Man kann aber auch gleich den Paradeisersaft reingeben, sprich die Kohlrouladen, Krautwickel, wie auch immer ihr sie nennen wollt, gleich direkt im Paradeissaft schmoren. Man kann es aber auch genauso gut mit Sauerrahmsoße machen. Ja, also da gibt es echt durchaus einige Varianten. Das kommt immer ganz darauf an, wo ihr das Gericht bestellt bzw. wo es gekocht wird. Als Beilage isst man ganz, ganz klassisch Salzäpfel dazu. Aber auch Reis ist eine sehr, sehr beliebte Beilage bei den Kohlrouladen. Ich würde sagen, schauen wir uns das Gericht mal ein bisschen historisch an und da muss ich ehrlich sagen, vor meiner Recherche hätte ich mir wirklich nicht gedacht, dass das Gericht aus dem Gebiet kommt, was ich euch gleich erzählen werde. Kohlrouladen an sich sind schon ein sehr, sehr altes Gericht, das die Menschheit eigentlich wirklich relativ lange kennt und zwar geht das Ganze immer schon auf das 7. bis 8. Jahrhundert nach Christi Geburt zurück. Und wenn man es geografisch genauer wissen will, geht das Ganze auf das Byzantinische Reich zurück. Dort hat man aber primär mal nicht Kohl verwendet. Aber deren Küche kannte bereits Gerichte dieser Art, sprich das heißt, wo man Fleischfülle mit Blättern umwickelt hat. Und da hat man seinerzeit primär Weinblätter verwendet. Heutzutage erkennt man das nämlich auch noch immer sehr, sehr gut, denn jene Länder, die wir heutzutage haben, die seinerzeit auf dem Gebiet des Byzantinischen Reichs waren, verwenden heutzutage noch sehr, sehr gerne gefüllte Weinblattgerichte. Ich verweise jetzt zum Beispiel auf Griechenland, die hier zum Beispiel gerne die klassisch gefüllten Weinblätter machen, wo ich jetzt den griechischen Namen zwar nicht auswendig weiß, aber ihr kennt es, diese kleinen Röllchen, die mit Reis gefüllt sind, in so einer Art Olivenölmarinade serviert werden, kalt oder warm. Die Türken kennen was Ähnliches. Also da sieht man, das sind einfach die Wurzeln noch von damals. In diesen besagten Gebieten wurde im späteren Verlauf aber auch Kraut verwendet. Also angefangen, wie gesagt, hat es mit Weinblättern, aber dann kam man eben auf die Idee, das auch mit anderen Blättern zu nehmen. Und da kam dann eben das Kraut, das Weißkraut, um es ganz präzise zu sagen. Der Kohl, oder wie man bei uns auch sagt, der Kölch, oder wie man in Deutschland sagen würde, der Wirsing, der kam erst viel, viel später dazu. Aber da erzähle ich euch dann nachher noch ein bisschen was zu dem, warum der und wann der erst kam. Ja, und über viele, viele Umwege, über Feldzüge etc. hat dann eben die Art, etwas in Blättern zu kochen, den Weg zu uns gefunden. Und da, wie es halt so ist, hat jedes Land oder sagen wir eigentlich jede Region eine eigene Art der Zubereitung erfunden. Manche nehmen leicht fermentiertes Kraut in Form von Sauerkraut. Bei den Füllungen wird unterschieden, bei den Würzungen wird unterschieden. Also ist ein sehr, sehr facettenreiches Gericht, wo man sagen kann, dass jeder das ein bisschen anders macht. Wiener würden es nie so machen, wie es die Schwaben machen. Die Schwaben würden es wiederum nie so machen, wie es die Burgenländer machen. Und die würden es wieder nicht so machen, wie die Bayern. Also da, wie man, hat man ja schon oft, hat quasi jeder Hof unter Anführungszeichen so sein eigenes Hausrezept zu dem ganzen Gericht. Ich würde sagen, was gut zu der Folge passt, wäre mal wieder ein bisschen Weinkunde. Und da beschäftigen wir uns natürlich mit dem Kohl oder wie man auch sagen könnte, Kölch oder dem Wirsing. Das Ganze gehört zur Familie des Gemüsekohls. Dazu gehören neben dem Weiß- und Rotkraut, das wir ja kennen, auch, und da war ich ehrlich gesagt auch sehr erstaunt, weil das wusste ich nicht, zu dem, dieser Gemüsegattung gehören Kohlrabi, der Kaviol, Brokkoli, also dass die beiden dazugehören, hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht, aber auch beim nächsten nicht, der Romanesco, der Spitzkohl und last but not least die Kohlsprossen. Kohlsprossen übrigens, das finde ich auch interessant, war ich lange Zeit der Meinung, dass es eher kleinere, gewachsene Weißkohlart ist. Aber Kohlsprossen ist eigentlich eine eigene Kohlart, eine eigene Krautart. Ich meine, es gibt noch viele andere Krautsorten, die man da erwähnen könnte. Aber ehrlich gesagt, das will ich euch jetzt nicht antun, weil da würde ich dann noch eine ziemlich lange Liste vorlesen. Chinakohl. Der gehört übrigens nicht dazu. Der ist zwar auch ein krautartiges Gewächs, zählt aber nicht zur Familie des Gemüsekohls. Auch wenn es im Namen drinnen ist, zählt er nicht dazu. Zu der Gattung, wo eben halt unser Weißkraut und der Kohl dabei sind. Das Kraut findet eigentlich im europäischen Raum schon sehr, sehr lange verwendet, also das Weißkraut. Und zwar so circa seit dem 8. Jahrhundert herum. Damals, und das finde ich auch interessant, hat man übrigens noch nicht zwischen Weiß- und Rotkraut unterschieden. Da war, obwohl sie optisch anders aussieht, und ich finde auch das Rotkraut komplett anders schmeckt als das Weißkraut, war das einfach nur Kraut. Das kam so circa erst ein bis zwei Jahrhunderte später, dass man eben diese zwei Krautarten unterschieden hat. Den Kohl oder Wirsing kennt man und verwendet man erst viel, viel später in unseren Breitengraden, nämlich erst ab dem 16. Jahrhundert. Und der kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und hat dann eben auch über Feldzüge etc. den Weg dann ins Mitteleuropäische gefunden. Ja, und bei uns kultiviert, so richtig wieder dann erst seit dem 18. Jahrhundert, und da wurde er dann auch, wie soll man sagen, relativ stark verwendet, also vermehrt genommen. Erhältlich ist der Kohl eigentlich das ganze Jahr über. Kraut zählt ja so als typisches Wintergemüse. Der Kohl ist zwar auch primär ein Wintergemüse, aber im Endeffekt kann man den ganze Jahr über kaufen. Es gibt verschiedene Arten von ihm. Es gibt frühe Sorten, die sind dann eher milder im Geschmack, auch von den Blättern her eher feiner. Und es gibt spätere Varianten, die dann kräftiger im Geschmack werden, die dann auch von der Farbe her dünker sind. Ja, also verschiedenste Sachen, die halt vom Grundgeschmack her gleich sind, aber dann halt doch ein bisschen feine kleine Unterschiede haben. Und was die späteren Sorten auch auszeichnet, die könnten oder können auch im Winter wachsen. Und ein wesentlicher Vorteil vom Kohl gegenüber dem Kraut ist ja der, dass der Kohl ziemlich frostbeständig ist. Also das heißt, wenn es einmal ein bisschen kälter wird, sprich unter 0 Grad, macht es dem Kohl bei weitem nicht so viel aus wie dem Kraut. Und vorher habe ich euch ja gesagt, wenn man krank ist, dann kann das heutige vielleicht helfen. Ja, das kann es wirklich, denn der Kohl, der Wirsing, ist zum Beispiel mal reich an Vitaminen und anderen Nährstoffen. Er hat zum Beispiel sehr viel Vitamin E drinnen, Vitamin C, Eisen, Eiweiß, Phosphor, Folsäure und noch viele, viele andere Zutaten, die unseren Körper eigentlich wirklich gut tun. Und wenn ihr zum Beispiel gerade wie ich so ein bisschen am Abnehmen seid, dann wäre der Kohl auch was Ideales für euch, denn er ist nämlich sehr kalorienarm. Pro 100 Gramm Kohl nehmt ihr nur 25 Kilokalorien zu euch, sprich er ist sättigend und man nimmt halt nicht so viel Kalorien zu sich, was ja auch nicht schlecht ist. Also auf der einen Seite was Gesundes aufgrund der vielen Vitamine und anderen Nährstoffe und auf der anderen Seite auch noch kalorienarm. Wenn ihr Kohl kauft, dann gebe ich euch ein paar Tipps, wo ihr erkennt, dass ihr einen von guter Qualität bzw. einen kauft, der sehr frisch ist. Zunächst einmal, und das ist eh klar, das kennen wir auch vom Salat, achtet darauf, dass die Blätter nicht welk sind. Er sollte sich leicht öffnen lassen, sprich wenn ihr ihn rausnimmt, könnt ihr ruhig mal versuchen, die Blätter ein bisschen wegzuziehen. Geht es leicht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass der frisch ist. Und dann könnt ihr gleich eins machen, dreht ihn um und dann schüttelt sie ihn ein bisschen. Wenn es dann so ein raschelndes Geräusch hört von ihm, dann könnt ihr auch davon ausgehen, dass der wirklich frisch ist. Wenn er dennoch dunkle Flecken hat, was vorkommen kann, oder irgendwelche anderen Verfärbungen auf den Blättern, zum Beispiel so braune Flecken, dann lieber die Finger davon lassen, auch wenn er jetzt raschelt und so frisch ausschaut, aber wenn er irgendwie dunkel, also dunkle Flecken hat etc., würde ich ihn ehrlich gesagt nicht mehr empfehlen zu kaufen. Wenn ihr einen frischen zu Hause habt, kann ich euch gleich sagen, der ist bedingt lagerfähig. Das heißt, je frischer ihr ihn konsumiert, je besser ist es natürlich. Denn mit der Zeit, wie bei vielen anderen Gemüsevarianten auch, oder eigentlich bei so gut wie jedem Gemüse, baut auch der Kohl seine Vitamine ab. Und die wollen wir ja eigentlich haben. Dennoch könnt ihr ihn im Kühlschrank oder auch, wenn ihr einen kühlen Keller habt, dort lagern, und zwar bis zu 2 Wochen in etwa. So lange ist er lagerbar, so lange bleibt er schön, bleibt er frisch, bleibt er knackig, schmeckt er gut, mehr oder weniger. Wer sagt, okay, ich hätte ihn aber gerne noch viel später, ja, da kann ihr noch einfrieren. Wenn ihr das machen wollt, gebe ich euch einen Tipp, davor unbedingt in Salzwasser blanchieren. Also nicht als Rohkost einfrieren, sondern auf alle Fälle vorher blanchieren. Und während meiner Recherche habe ich noch eine Variante gefunden, wie ihr Kohl länger haltbar machen könnt und gleichzeitig auch einen, ich soll mal sagen, gesunden Snack oder eine gesunde Knabberei für euren Netflix-Abend oder Filmabend, was auch immer habt. Nämlich, ihr könnt Kohlchips draus machen. Und dazu muss man einfach mal die Kohlblätter waschen, in Quadrate oder einfach in Formen schneiden, die einem gefallen. Im Anschluss wird es gewürzt. Sei es jetzt mit Salz oder vielleicht Salz und Pfeffer, mit Chiliöl, was auch immer ihr wollt. Und dann kommt das Ganze ins Backrohr rein und dort wird es dann schonend getrocknet. Und dann habt ihr einen sehr lange haltbaren Kohl und auch gleichzeitig, wie gesagt, eine kleine Knabberei, wenn ihr mal ein bisschen Fernsehen wollt. Ich persönlich muss sagen, habe das ehrlich gesagt noch nie probiert. Ich habe es auch im Zuge der Recherche das erste Mal gelesen, dass man es machen kann. Und ja, wie soll ich sagen, ich weiß nicht so ganz, ob mir das schmecken würde. Aber vielleicht probiere ich es mal aus mit ein bisschen Kohl, dass ich den trockne und dann so Kohlchips draus mache. Wenn ich es mache, dann seid ihr natürlich die Ersten, die davon erfahren werden. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir das Kapitel der Theorie ab und kommen wir zum Rezept der heutigen Folge. Und was machen wir da? Klar, da gibt es natürlich Kohlrouladen. Für 4 Portionen benötigen wir 8 große Blätter Kohl. Ihr könnt natürlich, wenn ihr keinen Kohl bekommt oder den nicht verwenden wollt, auch Kraut stattdessen nehmen, also Weißkraut. Überhaupt kein Thema. Weiters benötigen wir 500 Gramm gemischtes, faschiertes, eine Semmel, 125 Milliliter Milch, etwas Öl. Da wiederum würde ich empfehlen, ein eher geschmacksneutrales Öl. Maiskernöl würde sich zum Beispiel eignen oder auch Sonnenblumenkernöl oder auch Rapsöl. Olivenöl würde ich da ehrlich gesagt eher weniger verwenden, auch wenn es sehr gut ist, aber in dem Fall weniger, vor allem ist ja auch nicht geschmacksneutral. Dann benötigen wir noch eine Zwiebel, einen halben Bund Petersilie, ein Ei, optional 3 Zehen Knoblauch. Also wer keinen Knoblauch verträgt oder mag, lasst ihn einfach weg. Er ist nicht zwingend im Rezept erforderlich. Ich persönlich habe es auch ohne Knoblauch gemacht, wie ich das Ganze gekocht habe. Dann benötigen wir noch 250 Milliliter Rinderbrühe, 250 Milliliter Sauerrahm, getrockneten Majoran, Paprikapulver. Da könnt ihr dann entweder zwischen rosenscharf und edelsüß wählen. Salz und last but not least Pfeffer. Legen wir los mit der Zubereitung. Im ersten Schritt hacken wir die Petersilie fein, natürlich vorher waschen, dann fein hacken. Wer das Ganze nicht machen will, der kann auch durchaus tiefgekühlte Petersilie kaufen, die ist bereits fertig gehackt. Verwende ich persönlich zum Beispiel im Winter sehr, sehr gern, auch jetzt noch, weil es einfach sehr, sehr geschickt ist, aber dann mit der Zeit werde ich mir vielleicht wieder einen Petersilienstock in die Küche stellen. Schauen wir mal, wie es mit dem Platz etc. sich ausgehen wird. Danach nehmen wir die Zwiebel, schälen sie und schneiden sie schön kleinwürfelig. Der Kohl wird gewaschen und die Blätter abgelöst, also 8 Stück, wie bereits vorher erwähnt. Und von den Blättern können wir den Strunk auf der einen Seite ganz entfernen oder wir schneiden gewisse Teile davon ab. Das macht sie so, ihr legt das Kohlblatt mit der Außenseite nach oben auf eure Arbeitsfläche, auf euer Schneidebrett zum Beispiel, und dann schneidet sie beim Strunk, so wie wenn ihr filetieren würdet mit einem Messer, einfach die Hälfte von oben weg, also diesen Rücken, den er hat, vom Strunk einfach wegschneiden, damit dann nur mehr ein dünnerer Teil vom Strunk übrig ist. Wer es gar nicht will, kann ihn natürlich ganz wegschneiden, aber der Einfachkeit halber würde ich ihn oben lassen. Wenn man ihn dünner macht, ist er auch beim Blanchieren und beim anschließenden Schmoren wunderbar durch, man hat dann nichts Festes im Mund, und von daher würde ich persönlich empfehlen, den eben einen Teil nur zu entfernen. Auch wenn ihr Weißkraut nehmt, den Strunk ebenfalls entweder entfernen oder, wie ich vorher beschrieben habe, den Teil da wegschneiden. Die Blätter werden im Anschluss in Salzwasser blanchiert und danach mit kaltem Wasser abgeschreckt. Danach nehmen wir unser Semmel her und würfeln das Ganze mal, durchaus eher kleinwürfelig gemacht. Dann nehmen wir die Milch, erwärmen die Ganze, und wenn sie schön warm ist, also jetzt nicht wirklich kochend warm, sondern ich sage mal ein bisschen mehr als handwarm, so wie wenn ihr einen Kakao machen würdet, kommt diese warme Milch über die Semmelwürfel durch und da lassen wir das Ganze mal ziehen. Die Zwischenzeit können wir nutzen, um eine Pfanne zu erhitzen, etwas vom Öl hineinzugeben, und darin dünsten wir mal unsere Zwiebel schön glasig. Wenn wir das haben, kommt die gehackte Petersilie dazu und die lassen wir ebenfalls kurz mitdünsten. Danach stellen wir die Pfanne vom heißen Herd runter und lassen die Mischung ein bisschen abkühlen. Wenn die dann nicht mehr allzu heiß, sondern so leicht warm, dann können wir sie zu den weichen Semmelwürfeln dazugeben. Und dann vermengen wir das Ganze mal mit dem Faschierten noch zusätzlich dazu, damit wir mal eine einheitliche Masse haben. Nun schälen wir den Knoblauch und würfeln den schön klein. Wer will, kann ihn pressen. Ich persönlich bin kein Fan von gepresstem Knoblauch. Wenn ich frischen verwende, wird er nur klein gewürfelt, weil ich den einfach so bekömmlicher empfinde und ich auch merke, dass ich ihn so besser vertrage. Aber wer will, kann ihn natürlich auch pressen. Also ich will niemand daran hindern. Ja, und den klein gewürfelten Knoblauch, geben wir dann mit dem Ei, den Majoran und Paprikapulver, da könnt ihr dann nach Belieben wählen, zu unserem verschierten Gemisch dazu. Ja, und das wird dann nochmal schön kräftig durchgemischt. Da könnt ihr entweder einen Kochlöffel nehmen. Einfacher finde ich ist es aber, wenn man hier mit den Händen arbeitet. Und wer mit dem so gar nichts anfangen kann, der kann auch von seinem Handmixer die Knethaken verwenden. Also nicht diejenigen, die man zum Schneeschlagen verwendet, sondern die Knethaken, die man zum Beispiel für Germteig oder ähnliches verwendet. Am besten finde ich, wie gesagt, nach wie vor mit der Hand, weil da hat man einfach das beste Gespür für das Ganze, da tut man sich wesentlich leichter. Aber es geht auch mit den Knethaken ganz gut. Ja, und last but not least schmecken wir unsere Füllung noch mit Salz und Pfeffer ab. Nun heizen wir mal unser Backrohr auf 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze auf. Ihr wisst, Heißluft 20 Grad Celsius weniger. Dann verteilen wir unsere Fülle auf die Blätter, legen wir das Ganze auf die Innenseite der Blätter und dann rollen wir das Ganze zusammen und legen die Ecken so zusammen, damit wir ein schönes, wie soll ich sagen, Backerl haben. Ja, und das Ganze wird dann mit Küchengarn fixiert. Und da gebe ich euch den Pro-Tipp, lieber ein bisschen zu viel Schnur pro Krautrollade oder Kohlrollade als zu wenig. Ich, wie soll ich sagen, war so schlau und habe ein bisschen zu kurze Stücke vorbereitet und dann war das mit dem Binden ja alles andere als angenehm. Darum ein bisschen länger schneiden und nachher den überschüssigen Garn einfach runterschneiden und entsorgen. Wenn wir das Ganze haben, fixiert haben, legen wir unsere fast fertigen Kohlrouladen in eine Auflaufform hinein. Das Ganze übergießen wir mal mit der Suppe. Die sollte, wenn möglich, warm bis heiß sein. Dann kommt der Deckel drauf und verschwinden im Backrohr. Und zwar für so mindestens 40 Minuten. Und da darf es nämlich schön in aller Ruhe schmoren. Kurz vor Ende der 40 Minuten nehmen wir den Sauerrahm und salzen den leicht und dann verrühren wir ihn. Und zwar damit er eine schöne cremig bis flüssige Konsistenz bekommt. Am Anfang scheint es nicht so, als würde das so eine Konsistenz annehmen, aber glaubt man, das passiert dann. Wenn dem soweit ist und die 40 Minuten verstrichen sind, holen wir das Ganze aus dem Rohr heraus, also unsere Kohlrouladen, geben den Deckel runter und begießen die, also man gibt pro Kohlroulade einfach ein bisschen Sauerrahm drüber, eben mit dem Sauerrahm, und danach wandert das Ganze noch einmal, diesmal ohne Deckel, sprich offen, für 20 Minuten ins Backrohr zurück, um dort mehr oder weniger zu vollenden, sprich fertig zu braten. Danach wird das Backrohr ausgeschalten und dann lassen wir das Ganze noch drin, wenn das Backrohr noch schön warm ist, für so ja, 10 Minuten in etwa rasten. Ja, und dann können wir das Ganze auch schön servieren, wie bereits vorhin erwähnt, ganz klassisch mit Salzerdäpfeln. Aber ich finde auch Reis ist da eine wunderbare Beilage zu den Kohlrouladen. Also ihr seht, von den Arbeitsschritten her sind Kohlrouladen eigentlich jetzt nicht sonderlich aufwendig. Das Aufwendigste bei dem Ganzen ist sicherlich, dass die Kohlrouladen gewickelt werden, das Binden, aber der Rest ist eigentlich jetzt nicht so groß tragisch. Also ein schön einfaches Gericht, das wunderbar schmeckt und nebenbei auch noch gesund ist. Solltet ihr noch Fragen zu den Kohlrouladen haben oder zum Kohl selbst, dann könnt ihr mich natürlich wie immer jederzeit gerne kontaktieren. Ich werde versuchen, dass ich jetzt nicht bald so wieder krank werde, dass wir wieder eine schöne Regelmäßigkeit hier beim Gabelbissen reinbringen. Ja, dann denke ich, werde mich nächste Woche wieder hören und ich tease mal ein bisschen an, es geht nächste Woche um ein ganz, ganz spezielles Öl. Soll ich es euch verraten? Ja, ich verrate es euch, ich bin ja nicht so. Nächste Woche geht es um Leinöl. Und das Ganze ist entstanden aus unserer Sprechkröstl-Abnehmgruppe heraus. Da haben wir über Öl und so weiter gesprochen. Und da wurde eben auch das Leinöl erwähnt. Und ich habe gemeint, hey, ich mache gerne mal eine Folge darüber. Also nächste Woche widmen wir uns eben mal diesem ganz speziellen Öl. Und dann schauen wir mal,